Herzlich willkommen zu einem neuen Nerdy by Nerds Audio Podcast. Mit dabei hier mal der Butch, der Andy, und hier am Mikrofon der Joey. Wir haben einige News zum Führungswechsel bei Microsoft, GTA. Dann sind wir auch im Kino gewesen, gutes Spicable Me 2 schauen und dann noch etwas zum Museum Enter. Also bleibt dran! Willkommen zum neuesten Podcast. Salut. Hoi. Wir wollen starten wie immer mit einem kurzen Watch Been Playing. Ich denke, wir haben hier alle ein bisschen Sommerloch und das haben wir jetzt können füllen mit so ein bisschen einigen Sachen. Jetzt, Butch, willst du gerade anfangen? Mit was vertreibst du dir gerade so ein bisschen deine Zeit? Ja, wir haben ja kürzlich das Last of Us fertig gezockt. Stimmt, ja. Und da ist jetzt doch noch gegen Ende vom Spiel einiges passiert und ich wollte jetzt nicht zu viel verraten, aber so die Bedenken, die wir noch ein bisschen hatten, ob da ja quasi noch ein bisschen mehr Story kommt, weil es ja gegen Mitte vom Spiel dann doch eher von einem Firefight quasi zum nächsten Grabenkrieg übergegangen ist. Eben das, die Story, die es gebraucht hat, ist dann gegen Ende gekommen und das ist eigentlich auch gut so. Ja, also vor allem nicht nur eben Story, sondern auch ein bisschen Gameplay-Änderung, dass man mal ein bisschen anders kann spielen, jetzt mal ganz vorsichtig gesagt, wenn sich nicht zu viel ändert, dass es so ein bisschen das träge, ermüdende mit den Stellungskämpfen halt dann ein bisschen weg ist gegen Schluss. Das hat im Spiel wirklich gut getan. Und dann das Ende, wir wollen es nicht verraten, aber ich persönlich jetzt, um da kurz da mitreden, wenn wir es ja zusammen gespielt haben, ich habe gedacht so, das Ende muss irgendwie krass sein. So, was man da immer hört, Last of Us, Ende muss irgendwie dramatisch und voll der Twist. Und ja, dort bin ich vielleicht leicht, hätte ich ein bisschen mehr erwartet. So. Alles in allem ist es ein Spiel, das ist ein bisschen ähnlich wie Alan Wake. Hat eine sehr spannende Story. Und im Vergleich zu anderen so storylastigen Spielen ist das Gameplay doch noch anspruchsvoll teilweise, also dass man muss ein bisschen knobeln bzw. mehrfache Versuche starten, um vom einen Ort zum anderen Ort zu kommen. Was halt aber auch ein bisschen ermüdend kann werden, wenn man dann eben die Story so gerne würde quasi weitertreiben. Aber aufgehalten wird zwischendrin von so einem blöden Zombie-Kampf, wo man ein bisschen sparen kann teilweise. Sonst noch irgendwie gerade etwas? Ja, sonst wie immer eigentlich League of Legends gespielt. Und letztlich ist mir dann endlich gelungen, mal, was ja eigentlich schon lange darauf gewartet habe, eine League aufzusteigen. Nicht irgendetwas haarsträubendes, einfach von Bronze zu Silber. Kino bist du noch gewesen, habe ich gehört, aber genau. Zu dem kommen wir dann nachher, da wollen wir jetzt gerade noch nicht viel sagen. Darum Andy. Ja, ich bin ziemlich aktiv gewesen. Ich habe natürlich weiterhin Terraria gespielt. So quasi das 2D-Minecraft mit anderen oder auch allein. Das kann ich nur jedem empfehlen, der Minecraft gut findet oder generell 2D-Spiel. Das ist so ein Suchttitel, den ich nie so richtig zur Seite legen kann. Der Umfang ist einfach gigantisch. Und dann habe ich noch gerade heute einen weiteren Steam-Einkauf gemacht, weil sie gerade Summer Sale haben. Da habe ich mir Hotline Miami geholt. Und es stimmt so, was man über das Spiel sagt, es ist ein Spiel von der 1000 Tod. Ich kann es auch kaum zählen, wie oft ich jetzt so gestorben bin in der Zeit, wo ich es gespielt habe, aber... Und man regt sich auch auf, aber trotzdem gibt man nie auf. Man will es trotzdem schaffen und das wird mehr zu einem Puzzle-Game. Es ist ja, also ein bisschen als Einführung, so muss man sich vorstellen, als es Shooter-Spiel, wo man aber von oben spielt, so isometrisch. Und Contra-like hat man nur einen einzigen Hitpoint. Also, dich trifft es einmal und du bist tot. Und das ist eben die Herausforderung. Der Gegner hat verschiedenste Waffen, du hast verschiedenste Waffen. Und es gibt so tausend kleine Sachen an der Physik, die man einfach auswendig lernen muss. Jeder einzelne Raum braucht eine neue Strategie. Und du musst ein Stockwerk am Stück schaffen, natürlich, ohne zu sterben. Und also ist es halt wirklich so ein bisschen Trial and Error. Ja, es ist eine sehr komische, oldschoolige Mischung, die aber sehr fesselnd ist. Und dazu kommt noch die spezielle Stimmung, die es hat. So 80er-Jahr-Musik und so ein bisschen, wie soll ich beschreiben, wie wenn man Vice City zockt, so ein bisschen das Setting. Okay. Okay. Es ist sehr speziell. Cool. Und ich will mal schauen, wie weit ich überhaupt komme. Es hat ja nicht einmal einen Schwierigkeitsgrad. Man muss einfach mit dem leben, was das Game einem anwirft. Ja, und was ich sonst noch gemacht habe, ich habe rausgekriegt mit meinen Kollegen zusammen, wie man tut Super Smash Bros., also der erste Teil, auf einem N64-Emulator online zocken. Wir haben ein bisschen gebraucht, bis wir rausgekriegt haben, wie man das macht, ohne dass es die ganze Zeit crasht oder desinkt. Aber irgendwann haben wir dann ein paar Matches gemacht. Aber das ist cool, wenn man da online spielen Also bisher eigentlich so richtig haben wir es zu zweit können, wenn wir es zu vierten versucht haben, hat es nie geklappt. Irgendwie immer einer ist rausgefallen. kann. Und gegen die anderen Leute, die es auf diesen öffentlichen Server hat, habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht angetraut, einfach weil ich Angst habe, dass ich so bösartig geschlissen werde. Ich würde so sagen, ich bin ein respektabler Smasher mit dem Pikachu, aber die dort unterwegs sind, sind meistens doch noch eine Stufe höher einzuordnen. Ja, jetzt ist ja gerade Evo 2013 noch gelaufen und da habe ich auch kurz, vielleicht habt ihr auf Twitter, Facebook gesehen, Ja. habe ich es gepostet, ist Melee gespielt worden. So ein bisschen im K.O.-System, ist in das Turnier am Laufen gewesen. Und das ist also wirklich taktisch, also mal welches Matchup, also welcher Charakter gegen welchen ist schon mal extrem entscheidend. Dann Und unterscheidet Spielstil, sich dann jedem Spiel. Matches, dann die Regeln irgendwie, habe ich gesehen, haben sie Teil. Items oder was auch immer, könnt ihr irgendwie bannen. Zwar mit Items haben sie gleich nicht gespielt, aber ein paar Sachen haben Nein, sie Items gleich sind können immer bannen. banned. Dann Maps haben sie irgendwie jetzt auch noch Regeln gegeben. Ich glaube, hat immer der zuerst verloren hat, der glaube die nächste dürfen aussuchen oder irgend so. Also es sind nur eine gewisse Anzahl Maps grundsätzlich erlaubt, Ja, es in hat nur allen etwa Smash 3, Bros. 4 haben sie nur maximal gespielt. Items sind immer banned und im Brawl ist sogar ein Charakter banned. Auf jeden Fall, also da gibt es wirklich Street Fighter-mäßig, wie sie ihre Moves canceln und der gegen Es ist der und unglaublich technisch, ganz besonders der zweite Teil für den GameCube. extrem. Also ich bin da, die Moderatoren haben das noch gut ein bisschen zwischendrin erklärt und ich bin wirklich teilweise nicht nachgekommen. Für mich ist das einfach ja, ein bisschen Nintendo, prügelst dich mit Kollegen auf dem Fernseher und so. Aber es ist so technisch und so detailliert mit irgendwie dem sein Laser kann dich irgendwie kurz stunnen und während gestunt bist, hast du irgendwie ein Frame lang irgendwie, weiß doch auch nicht was, und während dem Frame kannst du irgendwie da machen und jenes und so wirklich Also ich übel. kenne die technischen Sachen am besten für den N64-Teil. Das ist der Teil, wo ich das am meisten versucht habe zu lernen. Zum Beispiel, wenn man von der Luft kommt, dann tut man die Landung canceln, dann hat man nicht die Animation, wo man sonst hätte. Oder man kann aus dem Schild raus die Gegner grundsätzlich greifen, Smash-Attacken aus dem Rennen raus. So Sachen halt. Oh. Ja. Es ist unendlich technisch und zu dem Turnier kommen wir dann auch noch später. Ja, Andy, hast du sonst noch etwas, was du jetzt gerade Ja. erwähnen Ich habe mit dem Tool Assist Speedrun zu 50% durch. Jetzt mittlerweile schon wieder ein bisschen mehr. Ich bin 5 Frames voraus gegenüber am Rekord. Es tönt noch wenig, aber wenn man das Game selber mal gesehen hätte, dann würde man verstehen, dass das sehr, sehr viel ist. Okay. Ja gut, Dann gebe ich weiter an dich. dann bei mir ist gerade ein meine PlayStation im Zentrum gestanden. Ich habe ja schon länger mal ein bisschen eine leicht umgebaut, ein bisschen umlackiert und so weiter. Die hat dann aber ziemlich schnell mal da den Yellow Light of Death Tod erlebt. Eigentlich sehr überraschend, ist ein bisschen frustrierend gewesen. Jetzt Versuch Nummer 2, der muss quasi funktionieren, weil sonst nervt es mich ein bisschen zu fest. Hat auch sehr gut funktioniert bislang. Leider ist dann bei der gerade mal ganz schnell das Laufwerk ausgestiegen. Das konnte ich noch können flicken, weil ich noch das Laufwerk hatte, das geht. Aber dort ist mir gerade wieder so ein bisschen die PlayStation-Hürde entgegengekommen. Man kann bei einer PlayStation 3 selbst bei baugleichem Modell ein baugleiches Laufwerk nicht einfach ersetzen. Die gehen nicht, weil die haben jeweils noch eine Platine dran und die Platine ist immer abgestimmt aufs Mainboard. Das heißt, man kann auch baugleiche Laufwerke nicht austauschen, die funktionieren nicht. Das heisst, man muss jeweils die Platine unten dran irgendwie auch noch switchen und so. Also das ist alles immer ein bisschen extra kompliziert. Aber jetzt läuft es vorerst und jetzt hoffe ich, dass ich endlich da mal jetzt in den nächsten Tagen ein bisschen gamen kann. Ich habe gedacht, ich fange mal mit Shadow of the Colossus an. Das muss man ja fast gespielt haben, habe ich eben nie gemacht. Darum ist das bei mir jetzt mal ganz oben. Und ich hoffe wirklich, dass da meine PS das überlebt, weil die alten Modelle, da habe ich auch gelesen, viel jetzt im Internet, das sind so Ersatzteilfresser und so. Also, ja, ich traue mich manchmal schon fast nicht mehr, das Teil anzulassen, obwohl jetzt eigentlich alles sehr gut aussieht. Aber schlussendlich muss ich ja gleich spielen, sonst lohnt sich das Ganze gar nicht. Nur zum Anschauen ist es mir dann irgendwie ein bisschen schade. Dann natürlich neben so ein bisschen Halo und so weiter, wo übrigens noch ein interessanter DLC vielleicht kommt, wo neuerdings nicht nur Maps, sondern auch ein Haufen Skins und noch teilweise neue Fähigkeiten bringt und ein Map-Remake von meiner Lieblingsmap aus Halo 3. Neben der ganzen Halo-Geschichte bin ich noch in einem Museum gewesen. Zu dem erzähle ich dann auch nachher noch etwas. Ich dachte, ja, muss ich mal ein bisschen kulturell etwas machen. Bin ich mit Game Rights-Leuten unterwegs gewesen. Wie gesagt, zu dem nachher. Dann, was habe ich noch gemacht? Ein bisschen im Kino gewesen. Zu dem haben wir dann auch noch. Lassen wir es gerade so ein bisschen bei dem. Und gehen noch ein paar neue News. Gehen wir da zum Hauptteil über. Da haben wir ja gerade etwas, was sehr gut zu dem passt, wo ich vorher reingebracht habe. Von mir, wo für Prügelspiel, wo wie heißt es, Evolution Tournament. Genau, Evo 2013. Dort haben sie ja eben gross gehabt, sie spielen das mal Smash Bros. Melee. Das haben es hat so eine Kampagne gegeben von Fans. Da hat man können mit Crowdfunding entscheiden, welches Game das man dort will haben, im zusätzlichen Platz. Und dann haben sie irgendwie 94'000 gesammelt für das Game. Weil sie hat unbedingt mal Smash Bros. Gesehen. Also, ist das eine riesen Sache gewesen. Und dann kommt die Rechtsabteilung von Nintendo und sagt, nein, ich darf das Stream nicht machen. Obwohl das eigentlich total üblich ist, dass man solche Turniere abhaltet und sie streamen im 21. Jahrhundert. Und das hat dann natürlich einen ziemlichen Aufschrei gegeben im Internet. Und es ist dann eben bekannt worden von den Veranstaltern her, dass Nintendo eigentlich auch wollen hat, grundsätzlich verbieten, dass sie es überhaupt spielen an dem Turnier. Und nachher, nach den Reaktionen, hat Nintendo schnell zurückgerudert und gesagt, nein, nein, es ist schon gut, es ist schon gut. Ja. Aber der Image-Schaden ist jetzt halt schon da. Und es ist ziemlich unbegreiflich, warum Nintendo das so agiert oder ob das einfach ein bisschen eine übereifrige, selbstständige Rechtsabteilung ist, die Ja, das das glaube gemacht ich hat. auch, weil das Spiel, das ist ja noch für den Cube erschienen, also ist schon recht alt und da wird kein Verkauf mehr irgendwie gemindert, weil man das quasi jetzt kann auch via Stream konsumieren. Im Gegenteil, es ist eher Werbung und es könnte sogar noch Werbung sein für ihr kommendes Smash Bros., wo jetzt da im Ja, eben. 14. Mal langsam so kommt, um die Leute wieder ein bisschen hypen. Also Da es muss ist man sich eine recht grundsätzliche unverständlich. Frage stellen, wenn du ein Game gestreamt siehst, was denkst du denn? Oh, ich kann dem jetzt im Stream zuschauen, wie andere das spielen. Das heisst, ich will sie jetzt sicher nicht mehr kaufen. Die Logik, ja, ergibt nicht allzu viel Sinn, sondern eher das Gegenteil. Oh, das ist ein cooles Game, das ich da im Stream sehe. Ich will das auch kaufen. Ja, also vielleicht bei Let's Plays kann man vielleicht sagen, ja, wenn ich schon die ganze Story Spoiler und alles schon mal gesehen habe, vielleicht nicht, aber gerade so wie, ich sage jetzt mal, storylose Spiele, eben gerade Smash Bros., da kann man also nicht sagen, dass da irgendetwas verloren geht, das generiert eher Käufe. Ja, du hast ja vorher auch richtig gesagt, also eben, dass da irgendwie eine Rechtsabteilung von so einem Multikonzern wie Nintendo dann eben irgendwie mitbekommt oder vielleicht angefragt wird, ja, ist das jetzt möglich für uns, das zu streamen, eures Spiel an dem Event teilnehmt noch? Und das sagt halt so eine Rechtsabteilung mal irgendwie unkompetent schnell mal, ja, nein, das dürft ihr nicht, das gehört uns, das ist unseres. Einfach so zur Sicherheit mal so, einfach Hauptsache mal Nein gesagt. Weil eben, es heisst auch in dem, also wo ich also auf Kotaku nachgelesen, das heisst, nach irgendwie 2 Stunden haben sie die Aussage zurückgegriffen und haben gesagt, ja, ihr dürft das Spiel super machen. Und dann hat wahrscheinlich die PR-Abteilung quasi interveniert und gesagt, ja, scheiße, da hat wieder etwas ein bisschen Dummheit gebaut. Es gibt die eben noch ab morgen. Sie fangen Speedrun-Marathons von dem Sommer an. Wir haben nämlich vom 15. bis am 21. der erste europäische Speedrun-Marathon, was je gehört. Er heißt European Speedster Assembly, kurz ESA. Etwas, was man so seit Jahren versucht hat und jetzt ist es endlich Realität geworden. Seine Ursprünge hat es mit der schwedischen Speedrun-Szene. Mittlerweile haben sie Leute angekriegt aus aller Welt. Und das wird ein riesiges Event. Natürlich auch, wo sie Geld sammeln gehen, streamen rund um die Tour. Darf man also auf keinen Fall verpassen als Speedrun-Fan oder auch sonst, wenn man mal neugierig ist. Und kurz darauf ab, dann ab dem 25. bis zum 29. ist Summer Games Done Quick. Also Sommerausgabe vom SDA Marathon Awesome Games Done Quick. Und ich werde auf jeden Fall beide schauen. Und ich hoffe, dass ihr da auch mal einen Blick riskiert. Also ich werde sicher wieder ein bisschen reinschauen. Ich habe Awesome Games Done Quick kurz ein bisschen reingeschaut. Ist halt einfach immer sehr cool gewesen, vor allem für Leute, die nicht alle Glitches schon kennen. Wenn noch dort in der Crowd oder so neben dem Gamer noch einer hockt, der nebendran sagt, ja, da macht er jetzt den und den Glitch, das funktioniert so und mit dem kann er halt das und das umgehen und spart darum ein bisschen Zeit und so. Das ist dann halt noch unterhaltsam. Weil häufig, wenn man einfach nur den reinen Run schaut, dann sieht man, jetzt passiert da, jetzt nimmt er irgendein Item auf und jetzt fliegt er da irgendwie rückwärts durch die Map und so, und man checkt es eigentlich gar nicht ganz. Und das ist halt noch cool, wenn das immer gerade so live noch erklärt wird. Ich muss jetzt Ich natürlich finde es auch. betonen, der Vorteil vom europäischen Marathon ist, dass wir die Highlights da endlich mal zu vernünftigen Zeiten können anschauen können. Was ich noch ganz grundsätzlich schön finde, ist eigentlich, dass die Speedrun-Events häufig dann noch irgendwie so einen Charity-Aspekt haben, dass sie Geld sammeln. Und du hast mir das immer erklärt, Andy, dass sie amigs zum Beispiel geht es dann darum, welchen Namen tut einer wählen im Game oder ja, mit Welches Game? welchen Controller spielen sie so Sachen. Da kann man für Oder alles welche Mögliche Kategorie? quasi, eben da kann man quasi ihr Gebot machen und der, der am meisten bietet, darf auswählen, oder? Oder es gibt gewisse Sachen, die machen es nur, wenn sie den Betrag bekommen. Also als Bonus. Ja gut, dann mache ich das noch weiter mit der, ja ich weiß jetzt nicht, ist die News erfreulich, weniger erfreulich, und zwar der Don Matrick von Microsoft hat aufgehört bei Microsoft. Ihr kennt ihn vor allem vielleicht noch gerade kürzlich von seiner E3-Konferenz, wo er auf der Bühne gestanden ist und als die wunderbare Xbox One schmackhaft gemacht hat. Er ist bei Microsoft verantwortlich halt gewesen, mitunter für die Xbox One. Hat früher mal noch bei EA gearbeitet. Noch irgendwas hat er ein bisschen für Sims-Franchises, Harry Potter und Need for Speed, dort ist er irgendwie verantwortlich gewesen. Auf jeden Fall ist er jetzt zu Zynga gegangen. Das ist so eine Art Studio für so Mobile Games. Ich glaube, sehr häufig gratis mit hübschen In-App-Purchases und so. Auf jeden Fall ist er dorthin. Man weiß nicht ganz, oder? Jetzt fangen so ein bisschen die Gerüchte an, oder? Xbox so nach der E3 ein Fail nach dem anderen mit jeder Aussage, die sie irgendwie gemacht haben. Ob das noch ein bisschen Konsequenz ist von dem, dann heisst es aber auch wieder, er sei eigentlich freiwillig gegangen, weil er eigentlich schon lange mal mit diesen Zynga etwas zusammen machen wollte als Microsoft, aber Microsoft hat irgendwie mit denen nichts machen. Und dann hat er jetzt gesagt, okay, Ultima Ratio, ich finde die so toll und so, und wenn Microsoft halt nicht mit denen arbeiten will, dann kündige ich halt und gehe selber zu denen. Jetzt ist er CEO dort drinnen. Ja, warum er dann wirklich gegangen ist oder gegangen wurde, das ist sei dahingestellt, aber vielleicht tut es der Xbox nicht so schlecht, wenn sie mal ein bisschen einen wieder dort haben, der auch mal ein bisschen gutes Zeug macht. Okay, ist jetzt ein bisschen sehr freche persönliche Meinung, aber ich habe halt nur noch gesehen, wie die Xbox ständig fehlt. Vielleicht abgesehen davon, dass sie jetzt mal DRM-mäßig das von Sony übernehmen, weil sie halt so best geworden sind, oder beziehungsweise Sony halt nicht so macht. Darum ja, für mich eigentlich eher eine gute News. Was meint ihr? Bessere Zukunft jetzt für die Xbox oder scheißegal oder sogar schlechter? Ich denke, man sollte die Bedeutung von so einer Person, die da so im Rampenlicht steht, nicht überschätzen. Ja, ist doch immer relativ weit oben gewesen, oder? Immerhin. Er ist einfach so das Gesicht, das man verantwortlich gemacht hat mit all diesen super News, die sie an der E3 Wo man eben rausgehen. auch opfern kann, wenn es nötig ist. Ja, genau. Ich denke, für ihn persönlich ist es eher vorteilhaft, die Entscheidung. Was finanziell angeht, ich habe gleich mal noch einmal gelesen, das sei ein 50 Millionen Deal für ihn. Ui. Und ja, wenn man quasi, also ja, Bazinga, das ist ja die Mobile Game Firma, was es gibt. Und wir wissen alle zusammen, dass der Markt Der Boom. stetig am zunehmen ist, und ich kann mir vorstellen, dass das sicher eine sehr lukrative Stellung ist. Ja, er ist wirklich wahrscheinlich, wie Sandy sagt, nicht eine entscheidende Figur, wenn es jetzt darum geht, Das zu kreativ entscheiden. etwas zu tun für die Konsole. Aber er kann natürlich, also hat in seiner Position sicher die Hand mit im Spiel gehabt, wenn es darum gegangen ist, gewisse Entscheidungen zu treffen. Ja, sie wird das sein, wahrscheinlich. Zum mit dem vielleicht jetzt auch gerade noch ein bisschen eine Brücke schlagen zu einer anderen Neuigkeit, die noch ein bisschen die Runde gemacht hat. Es hat tatsächlich eine Petition gegeben von Leuten, wo die ganzen DRM-Geschichten, wie sie Microsoft mal vorgehabt, wieder zurückwenden. Also es gibt wirklich Leute, die das cool finden. Weil halt doch auf eine Art die erste Konsole gewesen wäre, wo Lizenzverkauf digital erlaubt hätte, wo eine Art Steam eingeführt hätte. Und die haben das so toll gefunden, dass sie dann halt doch mal in so eine Homepage gestartet haben oder so, wo sie sagen, ja, mal bringt uns die Xbox One so zurück, wenn ihr sie eigentlich an der E3 angekündigt habt. Aber ich habe jetzt gerade wieder Expone. gelesen, dass Microsoft sich doch offen behalten, so eine Art Steam oder so Sachen in Zukunft dann doch wieder einzuführen, obwohl sie das jetzt eigentlich gecancelt haben nach dem Aufschrei. Also meine Meinung ist, dass Steam ist so als so eine Plattform eigentlich ziemlich einzigartig. Bei Steam gibt es natürlich halt also ein wirklich das Werteverhältnis, wo stimmt. Ich meine, sie sagen, okay, bei uns gibt es kein Disc und so weiter, aber da gibt es einfach den Steam Sale und da kannst du einfach dein Game vom Indie-Game bis zum Top-Game einfach für ja, fast gratis teilweise oder 75% Rabatt und so über. Und das ist halt der Unterschied zum PSN Store und Xbox Store, wo du dein Game einfach wo du in der Xbox Store kannst du irgendwie heute noch ein Halo 3 kaufen für irgendwie 49 Franken oder so. Ich finde aber, das ist die richtige Reaktion. Also, wir alle wissen, es ist ziemlich simpel, irgendwie ein Skyrim illegal runterzuladen. Aber mit so einer Plattform wie Steam tut eigentlich auch eben, sage ich ja, zahle ich halt jetzt da die 6 Euro, komme ich mein Spiel über oder kaufe ich das Bundle. Ich wollte ja auch irgendwo nicht immer alles illegal erwerben. Es ist auch ein bisschen einfacher, einen legalen Kauf manchmal. Du kannst Du ganz gemütlich den Online-Modus brauchen musst und nicht patchen, irgendwie russische Sprache rauspatchen oder weiß doch auch nicht was. Hast noch ein bisschen Updates und so weiter. ich habe selber die Meinung, dass so ein Steam, wie wir es auf dem PC haben, wird sicherlich nicht unter Microsoft entstehen. Ja, vor allem solange man dann nicht all die Keys auch noch jemand anders könnt kaufen als bei diesen Stores selber. Wir wissen, Steam Keys gibt es auf verschiedenen Plattformen. Das heisst, da kann vielleicht sogar noch ein Wettbewerb entstehen, wenn hingegen PSN und Xbox Store gibt es die Keys, die man kann eingeben kann. Genau nur dort. In der vergangenen Woche ist auch etwas sehr Interessantes rausgekommen, und zwar ein neues Gameplay-Video, ein sehr umfangreiches zu GTA 5. Auf alle Fälle, ich bin gehypt, soweit. Von dir, Andy, habe ich das auch gehört. Aber ebenso gehypt. Ja, was im Detail hätte ich jetzt an dem Video gehypt? Ich hoffe, ihr habt es schon gesehen, sonst holt das nachher. Es war sehr Ja. informativ gewesen. Also vielleicht ganz kurz, es geht vor allem ein bisschen darum, mal zu zeigen, was könnt ihr Spieler denn im neuen GTA eigentlich so alles machen. Und es ist wirklich noch recht viel. So vielleicht das kurz vorweg und dann sonst schnell da auf Pause drücken und schauen dann rasch an den Official Gameplay Trailer zum neuen GTA. Ja, eben Andy, was hypt dich? Was gefällt dir da dran? Da muss ich jetzt erst erklären, ich bin nie ein Fan von GTA 4. Es hat mich von Anfang an gestört, dass es so viele Features gestrichen worden sind gegenüber dem Vorgänger. Kein Flugzeug und so Sachen. Und generell so zu realistisch für meinen Geschmack, zu wenig Fun. Und jetzt kommt da so ein Game, wo ich bis jetzt, nach dem, was man sieht, in die exakt andere Richtung geht und so ein bisschen der würdige San Andreas Nachfolger könnte darstellen. Und dann hat es noch erst so das Prinzip mit den drei Characters, sehr interessant, weil das ist tatsächlich mal etwas, was noch nie gegeben hat in GTA. Da ja dann die Characters, die man nicht spielt, auch ein eigenes Leben weiterführen in dieser Zeit. Also wenn man dem glaubt, was sie gesagt haben. Und jeder so ein bisschen seine eigenen Skills hat und jeder hat so seine eigene interessante Geschichte. Und ja, insbesondere natürlich der dritte Charakter, der so in dem dreckigen Trailerpark lebt und so als Psychopath präsentiert wird, hat es mir angetan. So einen kaputten Charakter halt. Aber auch die anderen haben Potenzial. Also, und dann hat man halt so viele neue Sachen gesehen, die man so kann machen kann. Jetski fahren. Und es kommt zurück, dass man die Autos kann tunen und. Also es geht bis hin zum Golfspielen. Das hat mich irgendwie noch ein bisschen... Also ich habe gedacht, boah, das muss ja ein riesen umfangreiches Game werden, wenn man sogar ein bisschen Golf spielen kann. Und Autos tunen, das ist dann nicht einfach... Ja, kannst du die Farbe wechseln zwischen grün, blau, rot und schwarz. Sondern, ich habe ja gedacht, so wie in San Andreas. Und dann, einfach noch besser. Ja, einfach der Umfang, den das Ganze muss bringen und dann doch irgendwie das noch ein bisschen einzubauen, das finde ich doch recht sehr beeindruckend. Auch ein bisschen, ja, die Leistung, die man muss sehen. Ich meine, was das an Arbeit muss fressen hinter dem Game. Um da jetzt noch irgendwie ein Golf-Minispiel reinprogrammieren, das wahrscheinlich allein irgendwie schon besser ist als Wii Sports und so. Das ist sowieso schon immer etwas gewesen, wo mich GTA gereizt hat, dass einfach, es kann sein, du läufst plötzlich noch in irgendeine Bar rein und siehst dort irgendeine Tartmaschine oder dann kannst du irgendwie plötzlich so Gespräche verfolgen, die die Leute auf der Straße führen. Das ist einfach wirklich das Detail, der Detailreichtum ist grandios, wie der GTA-Spiel schon war. Ein internes Internet, das hat es glaube ich im 4 so schon ein bisschen gegeben. Ja, sehr witzig. Extrem cool irgendwie, also ich denke, ich freue mich mal sicher. Ich weiss nicht, ob ich mir es gerade hole, weil ich mir doch irgendwie noch vorstellen kann, dass für die kommende Generation doch eine neue Version kommt, auch wenn sie noch nicht angekündigt ist. Bislang ist ja nur für die jetzige aktuelle Konsolengeneration das Spiel angekündigt, also natürlich ohne Nintendo. Für mich wäre es natürlich das Optimum, wenn sie es würden irgendwie auf die Wii U tun, weil ich, mir persönlich ist es egal, ob ich nicht die bestmöglich aussehende Version habe. Ich will einfach die mit dem vollen Umfang. Und wenn dann einfach irgendwann dort mal die perfekte Game of the Year alle DLCs enthaltende Version ist, dann bin ich zufrieden. Ja das. Gut, ich denke abschliessend, wir freuen uns sehr drauf, schaut euch den Trailer an. Dann machen wir mit dem jetzt einen Schwenk vom Spiel weg zum Kino. Und zwar hat der Fonso, der nicht da ist, wie auch der Butch und ich, einen Film geschaut. Der heisst Despicable Me 2. Irgendwie, wie haben sie es auf Deutsch übersetzt? Irgendwie einfach unverbesserlich. Ja, es ist so ein Animationsfilm und Universal hat den mal gemacht. Was muss man noch ein bisschen mehr dazu sagen? Es ist doch halt ja, ein kleiner Kinderfilm. Schnell Story, es geht darum, dass so ein ehemaliger Agent, den man schon aus dem ersten Film könnte kennen, als Familienvater halt ein bisschen aus dem Agentenbusiness jetzt mittlerweile zurückgetreten ist. Wird aber von so einer geheimen Organisation wieder zurückgeholt. Und zwar müssen sie so einen Bösewicht ausfindig machen, der auch noch so ein böses geheimes Virus irgendwie geklaut hat. Der muss jetzt halt da das irgendwie verhindern, das zurückbringen, die Welt retten, so ungefähr. Für mich lebt der ganze Film eigentlich von diesen kleinen geilen Minions, die so ein bisschen aussehen wie geile TikTok mit bei. Die bringen nämlich so ein bisschen den Raving Rabbits Humor irgendwie rein. Also für mich machen die den ganzen Film aus, weil das sind einfach, die sind einfach lustig und der Rest ist halt so ein bisschen ja, so ein bisschen kinderfilmmäßig. Ist jetzt meine Meinung. Ich weiß nicht, Butch, was meinst du da noch ein bisschen als fundierterer Filmkritiker als ich? Ich bin ja nicht mit euch gegangen, sondern mit meiner Freundin. Auf jeden Fall ist das, glaube ich, schon quasi der perfekte Film, um ja, mit der Freundin im Kino zu schauen. Niemand kann sich dem Charme entziehen von diesen Minions. Sonst ja, auch noch herzig sind natürlich da die Mädchen, die da vorkommen. Aber Töchter, anyway, also es ist natürlich jetzt nicht irgendwie eine cineastische Meisterleistung, aber. also die Animationen sind eigentlich super. Also wenn du mal Ja. so das Wasser und so genau anschaust, das sieht wirklich gut aus. Also da haben sie schon ein bisschen Rechenpower hinter dran gehabt, was jetzt rein technisch mal das betrifft. Mögen ihr die anderen Pixar-Filme und Konsorten denen schauen wollen? Die Despicable Me 1 war sehr erfolgreich gewesen, hat auch eben all die Kandidaten, die von dieser Zielgruppe angesprochen wird, definitiv überzeugt und hat sehr viele Leute ins Kino gezogen. Ja, also es ist wirklich für Kind, aber auch bis wahrscheinlich der Papi kann noch schmunzeln. Also jetzt, wo wir gsi sind im Kino, hat am lautesten irgend so eine Mami gelacht. Jetzt kann man es kaum noch heben. Also das ist wirklich so ein bisschen für alle Alterskategorien ist gemacht worden. Also Regie mitunter von, glaube ich, Coffin und Renault, so ein Duo. Ich glaube, der eine von denen ist auch schon bei Ice Age Mann noch dabei gewesen. Ich denke, das ist sicher jedem ein Begriff. Ja, ein gutes Stichwort, der erste Ice Age Film ist jetzt wirklich einer, wo ein grosser Teil vom Humor nicht unbedingt für kleine Kinder ist. Hat zum Teil richtig, richtig böse. Das gilt es eben zu beherrschen, wenn man so einen Film macht, quasi den Humor der Eltern gut genug zu verstecken, dass die sich da so können ins Fäustchen lächeln und die Genau, Kinder. ohne dass das Kind nachher fragt, du Mami, warum ist jetzt das lustig? Ja, ohne dass dann plötzlich irgendwelche Eltern in Internetforen können ragen, weil ihr Kind irgendwelche fragwürdigen Gedanken entwickelt hat. Ja, ich denke, so viel mal gerade noch Kino für die heutige Ausgabe. Ich möchte da noch einen speziellen kleinen kulturellen Teil einschieben. Und zwar bin ich erst gerade gestern mal wieder in einem Museum gewesen. Das gibt es bei mir nicht wirklich oft. Vor allem so seit meiner obligatorischen Schulzeit eigentlich sowieso nicht mehr. Und zwar bin ich in Solothurn gewesen mit ein paar Jungs von Game Rights. Das ist auch via Game Rights quasi organisiert worden, intern dort im Forum. Mal noch Grüße an die. Enter heisst das Museum, wo ich war. Ist eigentlich gerade bei Solothurn sehr nöchtig, gerade am Bahnhof, am Hauptbahnhof. Enter ist ein Museum, eigentlich umschlossen von einer Stiftung. Ich glaube, die hat sogar noch den gleichen Namen. Also, es ist eigentlich quasi Stiftung Museum das Gleiche. Das ist mal gegründet worden von einem ehemaligen oder immer noch aktiven Unternehmer, sehr sympathischer Mann übrigens. Auf jeden Fall hat der so ein kleines Flair für Technik und so, vor allem jetzt halt ein bisschen was alt ist, hat aber auch neues Zeug gemacht. Sie haben mal eigene PCs gehabt mit dem einen Unternehmen, Chips und so weiter. Auf jeden Fall hat er irgendwie mal scheinbar gutes Geld verdient und das nachher in eine Sammlung von so alten Geräten investiert und das ist dann immer weitergegangen und mittlerweile steht eben das Museum und dort sieht man also von alten Radio bis alten Fernseh und dann weiter so zu Computer, also wirklich die ganze Historie. Der absolut größte Teil ist funktionsfähig immer noch. Dann hat es dort sogar noch alte russische Dechiffriergeräte und dann gehen wir weiter zu PCs, hat so die ersten Festplatten, so die riesigen Klötze. Erste Programm, wo eigentlich nur verdrahtete Boards sind, dann erste Chips, teilweise handgemachte Chips. He. Also ganz übel, ich weiß nicht, wie lange das an denen geschafft worden ist. Hat sogar ein Apple One dort stehen, wo es ja weltweit nur 6 gibt. Und die Apple Fanboys da gerade Hunderttausende von Dollar zahlen auf eBay für so Zeug. Gerade scheint's, hat er mir gesagt, die Chinesen sind sehr, sehr affin, wenn es so um alte europäische oder ich sage es mal westliche Technikobjekte geht. Die zahlen da Preise jenseits für so Zeug, weil sie das einfach bei ihnen nicht haben. Also wenn ihr wirklich mal einen kleinen Blick wollt, so hinter euch ein iPhone oder wo kommt das her, wo kommt euch ein PC her, wo wo kommt euer Radio her und was ist da alles noch dem vorausgegangen und so weiter. Auch für Jüngere oder allgemein Technik Interessierte kann ich das wirklich empfehlen. Wie gesagt, es ist das Museum Enter in Solothurn, eigentlich gerade beim Bahnhof, könnt ihr das mal im Internet suchen. Also ist sicher ein Besuch dort wert. Wir haben dort eine Führung gehabt. Danke da vielleicht noch rasch an Pascal und an Mirko, die die gespendet haben sogar, sehr nett gewesen. Lohnt sich sicher, weil der kommt der Herr persönlich und erklärt da und seine Sammlung und hat noch lustige Geschichten dazu, wie er jetzt da irgendwie von Russland, weiß nicht was für ein Gerät, so irgendwie in die Schweiz gebracht hat und so. Also wirklich ganz, ganz eine coole Sache. Ich habe es super gefunden. Wie gesagt, ich sage selten von einem Museum, dass ich es cool gefunden habe, aber das ist wirklich cool gewesen. Ja, jeder noch wird es bei uns auch mal ein kleineres Museum geben, weil ich habe da so noch einen Deal am Laufen. Ich hoffe, das könnte etwas werden. Weil uns fehlt im Moment noch ganz grundsätzlich eine Sega-Konsole. Und sollte das funktionieren, könnte ich von einem Kollegen einen Dreamcast und einen Mega Drive erwerben. Ich weiß nicht genau, was er alles in seiner Spielesammlung drin hat, aber das ist sicher ein sehr gutes Update, weil unser Ziel ist es eigentlich schon, alle bedeutenden Konsolen irgendwie in unserer Sammlung zu haben. Solange man sich zahlen kann, ja. Ja, wir reden dann, wenn wir die obskure Apple-Konsole haben. Ja, ich denke, das ist ein sehr gutes Schlusswort. Gerade eben mit so einer kulturellen Empfehlung möchte ich euch da jetzt entlassen. Andy und Butch, merci vielmals, sind ihr dabei gewesen. Schönen Tag. Ciao. Und ciao miteinander.